Zum bedeutsamen Feiertag, dem 24. Dezember, schickte der verehrte oberste Führer Kim Jong-un den Kindern der Revolutionsschulen, Kinderkrippen und Gärten, Grund- und Mittelschulen für Waisenkinder sowie die Rentnern in den Altersheimen des ganzen Landes verschiedene Lebensmittel.